Und jetzt schlenkern wir nochmal die Arme hin und her. Wir spielen, dass wir eine Uhr sind. Und eure Arme machen das Pendeln der Uhr nach. Sie bewegen sich hin und her, hin und her, hin und her. Große Uhren machen tick, tack, tick, tack. Kleine Uhren machen ticke, tacke, ticke, tacke. Und die kleinen Taschen. Die große Turmuhr, die schlägt bim, bam, bim, bam. Große Uhren machen tick, tack, tick, tack. Kleine Uhren machen ticke, tacke, ticke, tacke. Und die kleinen Taschen. Und die große Turmuhr, die schlägt bim, bam, bim, bam. Gut habt ihr das gemacht.